zwei sind von Grund auf verschieden. Ihr könnt mich hassen oder ihr könnt mich lieben. Ich mach mein Ding und lass euch links liegen. 26, mit beiden Beinen lame. Hat Hypocritchen zum Name, so ist das scheiß Game. Ich tu nicht alles für ein bisschen Fame. Nein, ich mach einfach nur mein Ding und brauch mich nicht zu schämen. Du willst einen Namen in der Stadt, musst du ihn verdienen. Ich biete Angriffsfläche wie Panzerglas, Limousin. Ich bin nicht eigenartig, das ist die eigenartig. Frag, wer hat die rohe Stimme, alle zeigen auf mich. Ich red nicht lang drum rum, ich bring es auf den Punkt. Verlass mich nur auf mich und ist nicht ohne Grund. Ich nehm mich nicht ernst, ich nehm dich gar nicht wahr. Das hier ist Baggefutter, wer macht die Scheiße klar? Komm, hör einfach zu, denn du hast eh nichts zu melden. Uns verbindet nichts, zwischen uns liegen Welten. Und Partyfreunde wie ihr sind schnell vergessen. Denn ich geb nix auf zugekokste Akrofressen. Egal ob Freund oder Feind, ihr seid alle gemeint. Weil der Dreck im Endeffekt euch doch alle vereint. Zurück zum Thema 2-6 und das Album ist da. Habt ihr uns vergessen? Jetzt wird der Albtraum wahr. Die Säcke gehen jetzt Senf dazu, als ob sie anders war. Auf 24 Bar stell ich klar, wo schon immer unsere Stellung war. Lieb mich oder hass mich, es ist mir egal, denn wir zwei, das passt nicht. Du kannst mich hassen oder du kannst mich lieben, aber wir zwei sind von Grund auf verschieden. Ihr könnt mich hassen oder ihr könnt mich lieben, doch ich mach mein Ding und lass euch links liegen. Du kannst mich hassen oder du kannst mich lieben, aber wir zwei sind von Grund auf verschieden. Ihr könnt mich hassen oder ihr könnt mich lieben, doch ich mach mein Ding und lass euch links liegen. Ihr könnt mich hassen oder lieben, es ist mir egal. Ich mach nur das, was ich machen muss seit 25 Jahren und bleib mir treu, kein Feature mit euch treut. Ich nehm dir deinen Wurf, Rider Gangster Rap nicht ab auf Deutsch. In meiner Stadt hab ich mir meinen Respekt verdient. Hater kommen, Hater gehen und ich mach daraus ein Spiel. Ich komm mit Bo, denn wir treiben auf der gleichen Welle gegen den Strom und mein Flow geht um wie eine Rette. Ich setze alles auf eine Karte. Ich hab ein gutes Blatt. Ich weiß, wie schwer es ist, auf seine Zeit zu warten. Mann, muss auch pokern, um viel zu gewinnen. Ich mach einen Anschlag auf euch mit neuem Mike in der Spinne. Zwei Rapper mit 20 Bars. Deine Props kommen zu spät wie 20 nach. Und 20 Mal gab es ein Warnsignal. Jetzt kommen böse Zungen aus der Box, du kannst mich mal. 2006 ist unser Jahr. Und ich lass nicht zu, dass der ganze Scheiß umsonst war. Irgendwann zahlt es sich aus und macht mich locker. Trinke Wodka und lebe la vida loca. Und wenn nichts klappt, so wie ich es vorhabe, geh ich auf die Bank und hol mein Lohn in der Sporttasche. Ihr könnt mich lieben oder hassen, ihr habt jetzt die Wahl, doch es ändert nichts an den Tatsachen. Du kannst mich hassen oder du kannst mich lieben, aber wir zwei sind von Grund auf verschieden. Ihr könnt mich hassen oder ihr könnt mich lieben, doch ich mach mein Ding und lass euch links liegen. Du kannst mich hassen oder du kannst mich lieben, aber wir zwei sind von Grund auf verschieden. Ihr könnt mich hassen oder ihr könnt mich lieben, doch ich mach mein Ding und lass euch links liegen. Manchmal fühle ich, dass sie mich hassen oder lieben, ich nehm's in Kauf. Denn Respekt muss man sich verdienen. Wir hören auf zu träumen und wir sind am Fliegen. Auf alle Fälle auf einer Welle und wir werden siegen. Manchmal fühle ich, dass sie mich hassen oder lieben. Ich nehm's in Kauf, denn Respekt muss man sich verdienen. Wir hören auf zu träumen und wir sind am Fliegen. Auf alle Fälle auf einer Welle und wir werden siegen.